Mai 2023. All das hat sich vor fast 3 Jahren abgespielt. Ich bin längst wieder in Newburyport und war seither kein einziges Mal in Versuchung, wieder in den Sunshine State zu reisen. Sogar Georgia liegt mir zu nah an Florida. Der toxikologische Befund im Fall von Alita Bell ergab keinerlei Auffälligkeiten, wodurch ich endgültig aus dem Schneider war. Nathan Rutherford kümmerte sich um die Beerdigung seiner Mandantin und war, zusammen mit mir, sogar zugegen. Weitere Trauergäste waren Zane und Canavan, des Weiteren Allys alter Bekannter Lloyd Sunderland mit Hund sowie eine Handvoll Brückenwärter. Auch Andy Pelly war zugegen. Beim anschließenden Empfang trat er an mich heran, als ich bei den Getränken anstand und auf meinen Pappbecher Fruchtpunsch wartete. Seine Whiskyfahne strömte mir unter seinem Schnauzer entgegen. Es gab keine Maske, die das filterte. »Trotzdem glaube ich, dass du Dreck am Stecken hast, Kollege«, sagte er und strebte nicht ganz gerade zur Tür, noch ehe ich antworten konnte. Meine Aussage im Rahmen der polizeilichen Untersuchung machte ich über Zoom und es gab keinerlei Fangfragen. Im Gegenteil, der Pathologe lobte mich sogar ausdrücklich für mein beherztes Eingreifen gegen den postmortalen Tierfraß, bevor die Einsatzkräfte eingetroffen seien. Es meldeten sich keinerlei Verwandte, die Alita Bells unorthodoxes Testament angefochten hätten, allerdings durchlief besagter letzter Wille noch eine eingehende Prüfung durch das Nachlassgericht, bevor im Juni 2022 sämtliche Vermögenswerte der Alita Bell in meinen Besitz übergingen. Unglaublich, aber wahr. Haus und Grundstück stellte ich zum Verkauf, wobei mir klar war, dass das Wohnhaus, Allys handwerklichem Geschick zum Trotz, nicht werthaltig war. Dafür war das Grundstück umso interessanter. Im Oktober 2022 wechselte es für knapp $7 Millionen abermals den Besitzer. Ich sage nur Golfbucht, beste Lage. Es wird nicht lange dauern, bis dort die nächste MacProtz-Villa entsteht. Allys restliches Erbe belief sich auf $6 Millionen. Nach Steuern, Gebühren und Abgaben, die sich insbesondere an großen Nachlässen festsetzen wie Seepocken an einem Schiffsrumpf, blieben mir von den insgesamt 13 Millionen noch 4,5. Ein unverhoffter warmer Regen, wenn man den Horror mit den Kindern ignoriert, der damit verbunden war. Eine 500.000 davon zahlte ich in meinen Pensionsfonds ein, sagen wir für geleistete Dienste und einen kaputten Rücken, der mich vermutlich bis zum Tage meines Todes begleiten wird. Den ganzen Rest spendete ich der Tafel in Sarasota, die sich darüber sehr freuten. Wie ein Schnitzel, hätte Donna gesagt, was ja irgendwie gepasst hätte. Einzige Ausnahme in dieser rigiden Aufteilung waren $8,000 an Rutherford für Allys Beerdigung. Ich blieb in Gregs Villa, bis die Untersuchung beendet war und die Akte Alita Bell offiziell geschlossen wurde. In dieser Zeit kam es zu keinen weiteren paranormalen Ereignissen mehr, gleich ob Visionen oder quietschende Räder. Natürlich sah ich am Morgen als allererstes, noch vor dem ersten Kaffee auf dem Hof und in der Garage nach, ob der Kinderwagen nicht doch wieder auftauchte. Nicht nur Trauer hinterlässt Spuren, auch Terror tut das. Besonders übernatürlicher. Aber die Zwillinge waren wohl ein für allemal weg. Später bat ich Mr. Ito, mir die Stelle zu zeigen, wo Jacob und Joseph bei ihrem fatalen Ausbüchsen zum Strand traurigerweise in den Tod gestolpert waren. Er sagte zu, und nach einiger Sucherei fanden wir sie sogar. Ito wäre selbst beinahe hineingefallen. Alles war komplett von verhedderten Sträuchern zugewachsen, von Fächerblumen und so großen Margeriten, dass man unwillkürlich an Mutanten nach einem Strahlenunfall dachte. Da war es schwierig, die Größe zu schätzen, aber nach meinem Eindruck war das Loch etwa so lang und auch fast so tief wie Gregs Luxusbadewanne. Da ich den Schlüssel zum Haus der Bells hatte, schaute ich auch hier einmal vorbei. Ich wollte wissen, woher die Vision, / Halluzination von dem penetranten Petroleumgestank und den brennenden Schlangen herrührte, die mir widerfuhr, als ich den Kinderwagen zum Wasser gezerrt hatte. Für mich nach wie vor ein Rätsel, da die Zwillinge ja vor dem großen Schlangenmassaker gestorben waren, woher wussten sie also davon?